Ja, wenn ich, Georg, schade, dass du das nicht aufzeichnest, aber ich versuche trotzdem, als wäre das Singen aller Menschen gut, als könnte man doch wirklich eine Oper nur erfinden, als könnte man so wie schon früher singen, als könnte man so sagen, das ist eine Handlung und so, als wäre es eine große, stumme Wandlung, als wäre es immer noch, als wenn die Noten so gehetzt, als müsste man von einer Frau, die schießt und nicht genau so sagen, das ist zu schnell, zu schnell. Wäre Schluss, nur weil sie nicht sehen können, was sie sieht. Diese Zuschauer ihres eigenen Lebens, die sie nicht für fähig gehalten hatten, die Hauptperson zu werden, ihren Platz als Tierpflegerin zu verlassen und Doktor der Philosophie zu werden, als beste Studentin, diesen Deutschen, die sie für einen der ihren halten, nur weil sie deutsch waren, zu beweisen, wer Kant ist, diesen Professor, den sie geliebt hatte, zu beweisen, dass sie wohl fähig wäre, die Liebe zu verlassen und in den Hass zu gehen. So leicht wie aus Ost nach West, als gäbe es keine Mauer. Diesen Katholiken, die sie für katholisch hielten, nur weil Vater und Mutter das waren, die sie für unfähig hielten, Jüdin zu werden, Teil des Volkes der Opfer, das sie auch werden wollten. Jetzt würde sie es schaffen, von ihr, vom Elfmeterbrett, nachdem sie ihren Namen, ihren Beruf, ihren Charakter, ihren Wohnort, ihre Religion, ihr Geschlecht, ihre Sehnsucht nach dem anderen Geschlecht, nach der Antwort, nachdem sie all das endlich hinter sich gelassen hatte, wie diese glotzenden Zuschauer da unten, jetzt nachdem sie von der Zuschauerin zur Hauptperson aufgestiegen war, auf diesen Turm des Ruhms noch höher und unerreichbar hinaus, mit diesem Sprung,